Blümchen, so wie man sie gerade noch ertragen kann, aus den Jahren 1996 mit Kleiner Satellit mit der Gruppe Headcrash zusammen. Rockmusik in Deutschland wurde Mitte der 90er durch die Hamburger Band Selig wiederbelebt. Einen so charismatischen Sänger und eine solche Band gab es bis damals schon länger nicht mehr. Aus dem Jahre 95 mit Selig mit dem Song Ist es wichtig.